ist ein gut gemeinter Rat, wenn du die nächsten Jahre noch miterleben willst. Ich hab mir die Scheiße gefallen lassen, damit ich das Karma behalte. Die Wortwahl zu zügeln und nicht einfach blind darauf los zu beleidigen. Mit dir an allen Punkten im Leben weit überlegen und überlege, was ich so spreche und wie ich so spreche. Du Froschfresser, Fresse, bist Riesenblamage und hast meine Nerven noch strapaziert. Die eklige Taktik von dir überall einfach zu schleimen hinterlässt bei mir keinen guten Eindruck, weil ich halte nicht viel von menschlichen Seelen. Egal was sie rappen, egal was sie reden, der Himmel hat mich auserkoren, die Welt zu bereinigen von allen den Wissen, die auf ihm zu leben. Und es werden keine Ausnahmen von mir gemacht. Ich bin dir nicht schuldig und will, dass du dich von mir fernhältst, oder die Dunkelheit bricht in voller Härte über dein Leben herein. Mach dich nicht selbst zu meinem Feind. I will conquer, I will fight, I will search and destroy. This human life's in vain, your soul will be mine. Evil shit, devil time, and no one's capitalized for a fucking second time. I will conquer, I will fight, I will search and destroy. This human life's in vain, your soul will be mine. Evil shit, devil time, and no one's capitalized for a fucking second time. Bei allen möglichen Dingen hab ich Geduld, doch sie zwingen mich aus der Haut zu wachen. Sie können es sich nicht ersparen, mir ständig zu zeigen, wie unterlegen sie nach oben starren, auf die Spitze vom teuflischen Thron. Du behauptest, ich hätte behauptet, ich wäre der König, doch räumst du nur ein, was du selber von mir denkst. Mein Herz ist kalt wie Eis und ich habe kein Mitleid für Situationen, in denen ihr Junkies euch befindet. Mein Antrieb ist es, raus aus dem Dreck aufzusteigen in eine Welt, die mir besser gefällt. Und die sieht für mich leer aus mit keinen Verlangen und Zwängen. Ich hänge zwischen den Welten und meine Geistenergie in anderen Dimensionen. Nur mein Körper levitiert noch in diesem Diesseits. Ich kriege mich aus, so wie der Rest von euch zu sein. Du bist allzu cool, du bist allzu krass, du hast allzu Fame und bist ja noch so krank. Das alles interessiert mich nicht, ich verachte jede Errungenschaft dieser verdammten menschlichen Rasse. I will conquer, I will fight, I will search and destroy. This human life's in vain, your soul will be mine. Evil shit, devil time, and no one's capitalized for a fucking second time. I will conquer, I will fight, I will search and destroy. This human life's in vain, your soul will be mine. Evil shit, devil time, and no one's capitalized for a fucking second time.